Take Tampa Road, Hillsborough Avenue, or State Road 580 to the intersection of Racetrack Road. Turn north and follow the signs to the park. You'll have plenty of parking and see the rides and the huge white Oktoberfest tent. For more information, please call 813-855-4233 and visit OktoberfestTampaBay.com for more info. We'll see you for two great weekends, October 18th, 19th, and 20th, and October 25th and 26th, 2019, at the Upper Tampa Bay Oktoberfest at Tampa Bay Downs. Friday 5 to 11 p.m., Saturday 11 a.m. to 11 p.m., and Sunday 12 p.m. to 6 p.m. See you there! Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Dear friends, liebe Freunde des Kulturspiegels, please forgive our English segments as the speech by the German Consul General Jürgen Bosch in Miami gave during the German Heritage Day 2014 was, of course, directed at a English-speaking audience, although there were quite a few German-Americans in the audience at this Heritage Day, but of course he was speaking in English for that reason, so it had to be presented in the language of the country where we all were at this Heritage Day. German Oktoberfest in Florida during the month of October is, of course, also here for Americans and Germans, and we have five weekends in Tampa Bay and West Florida all the way down to Cape Coral with the largest German Oktoberfest in Florida, so don't forget that one. Bosch placed his emphasis on the special year and commemorations this year brings, and that's the outbreak of World War I in 1914, the Berlin airlift in 1948, and the fall of the Berlin Wall on November 9th, 1989. The latter celebrated with a special event, possibly in Miami. At least he alluded to there being one in November. And here is what Jürgen Bosch, the German Consul General in Miami, had to say. Germany is what it is today thanks to support from the United States. I would like to mention this today because this is not only the German Heritage Day, but we are also honoring the airmen of the Berlin airlift, which will be a point of the program later. But I just would like to mention this because I met them at my table, and I'm deeply touched and moved by the fact that they are here to honor us and to say hi on this special day. This is not to forget that we owe thanks to the United States of America that they have brought democracy after the war, after two catastrophes in this century. I'm saying this because in this year we have to commemorate two anniversaries, the 100-year outbreak of the First World War and the 75th anniversary of the outbreak of the Second World War. Two major catastrophes in that century. On a happier note, we are able to celebrate this year the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall. And I'm not only mentioning this in order to invite you, if you want to mark your calendar, it will be on the 9th of November, and we are going to celebrate this in downtown Miami. It will be a Sunday, and we will have an original piece of the Berlin Wall, a numbered piece, 3 tons, concrete, ugly. I told the mayor it's ugly. We could have it painted, but he said, no, don't do this. It's hands-on history. It shows that change and reconciliation is possible without shedding a single drop of blood. And this was possible only through the support of the United States, who brought democracy after the war, who helped us survive in Berlin over many, many weeks through the Berlin airlift, a thing that we are going to mention later. And at that time, German children learned that peace has a taste. It was Hershey chocolate and peppermint chewing gum. And we would like to say thank you for this, and also thank you for the unwavering support for the German unification some 25 years ago after the fall of the Berlin Wall. And this did not only affect Berlin as a city, I saw the flag, it affected Germany, Europe, and the whole world. It was the end of the bipolar world order after so many years of Cold War. And we are grateful for this. And today, we celebrate this wonderful German Heritage Day. And today, the taste of Sauerbraten stands for freedom and democracy and for joy and a joyful German Heritage Day. Thank you all for coming here. It's a great pleasure, it's a great honor. I know that organizations are very important for people to come together. But it's not the organizations. It's not only the presidents and the boards. It's the members, it's the volunteers, it's the supporters. And I would like to express my sincere thanks to every one of you to keep up this spirit and to continue to educate in German, to keep up the German language, to keep up the German tradition, the German costumes, and German food. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Thank you all. On the topic of the Berlin airlift, on the 24th of June 1948, LeMay appointed Brigadier General Joseph Smith headquarters commandant for USAFE at Camp Lindsay as the provisional task force commander of the airlift. Smith had been chief of staff in LeMay's B-29 command in India during World War II and had no airlift experience. On the 25th of June 1948, Clay gave the order to launch Operation Vittles. The next day, 32 C-47s lifted off for Berlin, hauling 80 tons of cargo, including milk, flour, and medicine. The first British aircraft flew on the 28th of June. At that time, the airlift was expected to last 3 weeks. This information was taken from Wikipedia. And here is what UCAS Secretary Charlotte Kappel had to say at the Heritage Day in Florida in 2014. Do we have Hiccup I'm Peeping, I'm the Leader, Eddie here? Who? Okay. So some of you may remember this Berlin airlift. Now, long before the fateful day of 24th of June, 1948, the Soviet Union had begun a gradual blockade of Berlin by systematically restricting the free movement of persons and goods. In the late afternoon on the 23rd of June, 1948, a phone call came into the Frankfurt office of the United States Captain Jack Bennett with the question of, have you a DC-4 to fly coal into Berlin this evening? It should be noted the DC-4 is a passenger aircraft. This was the start of the Berlin aircraft airlift 65 years ago. We supplied food for over 2 million people in the city for almost 1 year. Captain Bennett flew to Berlin that fateful night with a plane load of potatoes. In retaliation, the Soviets totally closed off all access routes, and the American military governor in Germany, General Lucius Clay, set about making the impossible possible. At the outset, only 25 supply planes were available for the airlift. Additional 300 aircraft had to be flown into Germany from air bases throughout the world. Spare pieces of equipment, partitions, washstands were converted so that dried potatoes, flour, pounded eggs, dried vegetables, and dried milk could be stuffed into hollow spaces. Everything had to be dried to make it less heavy. Planes landed at Tempelhof in intervals of just a few minutes. Any pilot who messed up his approach had to immediately fly to Hanover so as to prevent a holdup. Soviets jammed the radio telephone links, radar, and blinded the pilots with searchlights. 78 persons perished during the airlift. The Soviets finally lifted their blockade on the 12th of May, 1979. In 277,728 flights, the pilots of DC-3s and DC-4s transported 2,326,205 tons of goods to Berlin, including an entire power plant which had to be dismantled. Someone had smuggled a case of wine aboard the aircraft. I like this part. For the French garrison. But as Captain Bennett wrote, it was thrown overboard. And he justified his actions as, that is not as important as milk for the starving children. Why should the French have wine when we Americans don't even have a Coca-Cola? 13 of these unsung heroes had attended our Heritage Day in 2009. Unfortunately, some of them have passed on. However, today we do have two of these gentlemen here. But before we introduce them, a Colonel Charles Bartels called me. He would love to have come, but he is not able to travel anymore. But after a lengthy conversation, he told me he had made 321 and a half flights. And when he realized I didn't say anything, and he said, "Gail, you want to know about that half a flight?" I said, "Yeah." He said, "I missed Tempelhof. I had to go to Hanover." At this time, I would like to invite Norma Henning, our honorary consul from Naples, to bring forward the two gentlemen we do have here today, Colonel Bill Martin and Chief Master Sergeant Mel Jenner. How about a nice hug? When we were looking for a small something to give these gentlemen in honor of all the great things they did during the airlift, Miss Henning came up with a beautiful copy of a picture that is hanging the original, or the first one, so let's put it this way, in the consulate in Miami. She contacted the artist Susanna Sünke, who lives in Jacksonville, and she was more than honored to have lithographic copies made for these two gentlemen and signed. And on the back, in her handwriting, she wrote, "With kindest regards to a participant of the historic Berlin Airlift from the artist of Reigning Hope, Susanna Schünke." And we would like to give one of these paintings that have been framed so beautifully by my husband to each of these gentlemen. It's unbelievable that this happened 65 years ago. And I'm still here. Come on, ladies. And I thank our Heavenly Father for that. Come on, ladies. You're on deck. I hope and pray that the next 5 years that I can come back. Thank you. We have the widow of one of our airmen here, Mrs. Doris Tindall. Her husband was still with us 5 years ago in St. Pete. Would you please come up? Out in front! I want to thank everybody here. I can see that you're enjoying yourself too, and I am enjoying being here too. I participated in both of the airlifts, the first one into Berlin, and then the second one when we were in the city of Berlin. The city was surrounded by the Soviets, and we kept putting food and fuel going through for over 6 months. And so that was settled peacefully. And anyway, I'm glad to be here and have to spend my 95th birthday flying. These two gentlemen had to come to Yugas in order to meet. Okay, thank you very much. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bedanken, dass Sie alle auf Englisch zugehört haben, wenn Sie Deutsch sprechend sind. And for those of you who are English speakers only and have listened to this segment, please understand this is the German radio show, so we are going to come back to a German segment, which of course you can also read on Wikipedia in English. So if you'd like to know the history of the airlift, the Berlin airlift, then please turn to Wikipedia and turn to the English section of Wikipedia, and I will bring you now the German one for those of us who are German speakers. Ja, von Wikipedia geht die Luftbrücken-Vorgeschichte folgendermaßen. Ostdeutsches Neugeld ab 23. Juni 1948 wurde durch Markieren alter Reichsmarknoten eingeführt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war in Deutschland durch die Alliierten in 4 Besatzungszonen aufgeteilt worden. Berlin, das als 4-Sektoren-Stadt einen Sonderstatus hatte, lag als Enklave in der sowjetischen Besetzungszone und sollte ähnlich wie Deutschland als Ganzes durch den Alliierten Kontrollrat gemeinsam in der hierzu geschaffenen Alliierten Kommandatur verwaltet werden. Allerdings sei der ehemalige Reichshauptstadt Berlin nach Auffassung des Sowjetunion trotzdem Bestandteil ihrer Besatzungszone gewesen. Bei der Festlegung der Sektoren waren zunächst keine Regelungen über die Verkehrswege getroffen worden. Im November 1945 wurden dann 3 Luftkorridore von Hamburg, Hannover und Frankfurt am Main aus nach Berlin vereinbart. Nach Kriegsende verschwand der Zusammenhalt der früheren Anti-Hitler-Koalition zunehmend und das Konfliktpotenzial zwischen den sich bildenden Blöcken trat zutage, sodass der Ost-West-Konflikt sich abzuzeichnen begann. Die Differenzen zwischen den westlichen Besatzungsmächten, den USA, Großbritannien und Frankreich einerseits und der Sowjetunion andererseits wuchsen, bis sie sich im Frühjahr 1948 zuspitzten. Die ab Februar 1948 unter Ausschluss der Sowjetunion abgehaltene Londoner Sechs-Mächte-Konferenz sah unter anderem in Westdeutschland die Errichtung eines föderativen Regierungssystems vor, da bei der Kontrollratssitzung am 20. März 1948 Marschall Sokolowski, Chef der sowjetischen Militäradministration in Deutschland, SMAD, Auskunft über erste Konferenzergebnisse verweigert wurde, stellte die SMAD ihren Mitarbeit im Alliierten Kontrollrat ein und es kam... ich möchte Ihnen jetzt die Vorgeschichte der Luftbrücke auf Deutsch bringen. Alle Infos kommen aus Wikipedia und los geht es mit ostdeutschem Neugeld ab dem 23. Juni 1948 durch Markierung alter Reichsmarknoten. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war Deutschland durch die Alliierten in vier Besatzungszonen aufgeteilt worden. Berlin, das als Vier-Sektoren-Stadt einen Sonderstatus hatte, lag als Enklave in der sowjetischen Besatzungszone und sollte ähnlich wie Deutschland als Ganzes durch den Alliierten Kontrollrat gemeinsam in der hierzu geschaffenen Alliierten Kommandatur verwaltet werden. Allerdings sei die ehemalige Reichshauptstadt Berlin nach Auffassung der Sowjetunion trotzdem Bestandteil ihrer Besatzungszone gewesen. Bei der Festlegung der Sektoren waren zunächst keine Regelungen über die Verkehrswege getroffen worden. Im November 1945 wurden dann drei Luftkorridore von Hamburg, Hannover und Frankfurt am Main aus nach Berlin vereinbart. Nach Kriegsende schwand der Zusammenhalt der früheren Anti-Hitler-Koalition zunehmend und das Konfliktpotenzial zwischen den sich bildenden Blöcken trat zutage, sodass der Ost-West-Konflikt sich abzuzeichnen begann. Die Differenzen zwischen den westlichen Besatzungsmächten, den USA, Großbritannien und Frankreich einerseits und der Sowjetunion andererseits, wuchsen, bis sie sich im Frühjahr 1948 zuspitzten. Die ab Februar 1948 unter Ausschluss der Sowjetunion abgehaltene Londoner Sechs-Mächte-Konferenz sah unter anderem in Westdeutschland die Errichtung eines föderativen Regierungssystems vor. Da bei der Kontrollratssitzung am 20. März 1948 Marschall Sokolowski, Chef der sowjetischen Militäradministration in Deutschland, Auskunft über die erste Konferenzergebnisse verweigert wurde, stellte die SMAD ihre Mitarbeit im Alliierten Kontrollrat ein und es kam zu ersten Blockaden der Wege nach West-Berlin. Ab 31. März sollten Transporte durch den sowjetischen Sektor kontrolliert werden. Dazu wurden ab dem 1. April eine Reihe von Straßen blockiert. Die Briten und US-Amerikaner beantworteten dies ab dem 3. April mit der kleineren Luftbrücke, die ihre Garnisonen in Berlin versorgte. Am 16. Juni verließ die Sowjetunion dann auch die Berliner Alliiertenkommandatur. Ohne Abstimmung mit der Sowjetunion wurde von den Westalliierten am 20. Juni 1948 in den zur Trizone zusammengefassten drei Westzonen eine Währungsreform durchgeführt, bei der die alte und fast wertlose Reichsmark durch die deutsche Mark ersetzt wurde, um eine Stärkung der Wirtschaft in der Trizone zu erreichen. Vorausgegangen waren jahrelange Verhandlungen der vier Siegermächte über eine gesamtdeutsche Währungsreform, die aufgrund der unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Positionen der beiden ideologischen Blöcke zu keinem gemeinsamen Ergebnis geführt hatten. Die SMAD reagierte am 23. Juni mit dem Befehl zu einer eigenen Währungsreform in dem von ihr verwalteten Teil Deutschlands, da sie dort eine Überschwemmung mit alten Beständen der Reichsmark befürchtete. In diesem Zuge wurde der sowjetische Alleinvertretungsanspruch für Berlin unterstrichen, als sich die Einführung der neuen Währung, Deutsche Mark der Deutschen Notenbank, nicht nur auf Ost-Berlin beschränkte, sondern auf die gesamte Stadt erweitert wurde. Heftiger Widerstand in der Westberliner Bevölkerung veranlasste die drei Westmächte, diese Anordnung für ungültig erklären zu lassen. Sie kündigten noch am 23. Juni 1948 an, in den drei Berliner Westsektoren ebenfalls die D-Mark einzuführen. Als unmittelbare Antwort darauf wurden von den sowjetischen Seiten aus sämtliche Land- und Wasserverbindungen zwischen den westalliierten Besatzungszonen und West-Berlin für den Fahrzeugverkehr unterbrochen. Offen blieben die Luftkorridore in den Westzonen und der Personenverkehr zwischen den Berliner Westsektoren und der SBZ. Beginn der Blockade. Neugeld der SBZ ab 23. Juni 1948. Westgeld von 20. Juni mit B-Stempel ab 24. Juni 1948. In der Nacht vom 23. Juni auf den 24. Juni 1948 gingen die Lichter in West-Berlin aus. Das Großkraftwerk Czornowitz, welches Berlin seit Jahrzehnten mit Strom versorgte, hatte die Belieferung der Westsektoren eingestellt. Die West-Berliner Kraftwerke konnten den fehlenden Strom nicht ersetzen. Am frühen Morgen des 24. Juni folgte, nachdem es schon vorher Behinderungen des Verkehrs gegeben hatte, die Unterbrechung des gesamten Versorgungsverkehrs auf Straße und Schiene sowie der Binnenschifffahrt zwischen Berlin und den Westzonen, angeblich aufgrund von technischen Schwierigkeiten. Tatsächlich ging es der sowjetischen Besatzungsmacht jedoch darum, die Stadt von den Westzonen abzuschneiden. Da Berlin immer noch ein großes Trümmerfeld war und in West-Berlin etwa 2,2 Millionen Menschen lebten, darunter 8.000 alliierte Soldaten und ihre Angehörigen, war es vollständig von der Belieferung von außen abhängig. Zwar hatten die Regierungen der Westmächte mit Reaktionen auf die Währungsreform gerechnet, die einen Machtanspruch über das ganze Berlin untermauern sollten, die Berlin-Blockade traf sie aber weitgehend unvorbereitet. Hinzu kam, dass das Verhältnis zwischen Washington, London und Paris gespannt war, da man sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen in Berlin einigen konnte. Folglich gab es bis zur Blockade keine aufeinander abgestimmte Berlin-Politik der Westalliierten. Während der Blockade, wie ist es dazu gegangen? Noch einmal, alle Informationen stammen aus dem deutschen Wikipedia, People's Lexicon sozusagen. Die Sowjetunion verstärkte während der Blockade ihre Bemühungen, die Teilung Berlins voranzutreiben. Der Magistrat musste im Herbst 1948 wegen Störung der Sitzungen und dadurch einer massiven Behinderung seinen Sitz nach West-Berlin verlegen. Am 17. April 1947 trat Otto Ostrowski zurück. Zu seinem Nachfolger wurde am 24. Juni 1947 Ernst Reuter gewählt. Da dieser das Amt des Oberbürgermeisters aufgrund eines sowjetischen Vetos nicht antreten konnte, übernahm die SPD-Politikerin Luise Schröder die Geschäfte des Oberbürgermeisters, wie sie es bereits seit dem Rücktritt von Otto Ostrowskis ab Mai 1947 getan hatte. Am 20. November trat die neu gewählte Westmagistrat im Rathaus Schöneberg zusammen. Am 30. November 1948 wurde Friedrich Ebert junior, der Sohn des früheren Reichspräsidenten Friedrich Ebert, als Reaktion auf die Abspannung des Westmagistratsrats 10 Tage zuvor zum Oberbürgermeister von Ost-Berlin. Der demokratische Magistrat hatte seinen Sitz im Roten Rathaus. Die Blockade verhinderte den Güterverkehr zwischen West-Berlin und den westlichen Besatzungszonen, nicht jedoch den Personenverkehr. Auch die Berliner S-Bahn verkehrte ohne Einschränkungen weiter. Während der Blockade konnten die West-Berliner Bevölkerung und Firmen andere versorgen oder weiterhin in Ost-Berlin und der SBZ einkaufen und sich dort mit Lebensmitteln, Heizmitteln und anderem versorgen. Auch Ost-Berliner nutzten die Gelegenheit und versorgten sich in West-Berlin. Kriminelle nutzten den freien Zugang zum Westteil der Stadt für die Schiebergeschäfte. Die Sowjetunion versuchte, West-Berliner dazu zu bringen, sich im Osten zu registrieren zu lassen, um ihre Lebensmittelkarten dort einlösen zu können. Auf das Angebot gingen aber nur wenige ein. Zur Berliner Luftbrücke. von der westlichen Besatzungszone aus. Berliner beobachteten die Landung eines Rosinenbombers auf dem Flughafen Tempelhof 1948. Die Regierungen der Westmächte standen vor der Entscheidung, Berlin aufzugeben oder in der Stadt zu bleiben. Der Militärgouverneur der amerikanischen Zone, General Lucius D. Clay, war einer der entschiedenen oder entschiedensten Befürworter eines Verbleibs in Berlin. Er war der Meinung, dass ein Zurückweichen in Berlin zu einem weiteren Vordringen der Sowjetunion führen würde und konnte sich auf die Truman-Doktrin berufen, die als Mittel im Kampf gegen den Kommunismus diente. Clay schlug vor, mit einem bewaffneten Konvoi die Blockade zu durchbrechen. US-Präsident Harry S. Truman lehnte dies aber aufgrund des Risikos einer Kriegsprovokation ab. Der britische Militärgouverneur Sir Brian Robertson kritisiert die Strategie Clays. Er hielt die Beibehaltung der Position in Berlin langfristig für zu gefährlich, da die Sowjetunion eine Weststaatsgründung mit der Errichtung eines Staates im Osten mit einer Hauptstadt Berlin beantworten würde. Deshalb schlug er einen alternativen Plan vor, der auf der Analyse beruhte, dass sich die Sowjetunion mit der Blockade Berlins ideologisch diskreditiert hatte und die damit entstandene antikommunistische Stimmung in Deutschland für die Ziele der Westalliierte gewinnbringend genutzt werden könnte. Er sah die minimale Chance, jetzt freie Wahlen in ganz Deutschland abzuhalten oder abhalten zu können, aus denen die sozialistischen Kräfte als Verlierer hervorgehen mussten. Der als Robertson-Plan bekannte Vorschlag, den er am 20. Juli 1948 in einem geheimen Schreiben an Sir William Strang im Foreign Office formulierte, wurde nicht realisiert. Er galt als zu riskant und undurchführbar. Seine Umsetzung hatte oder hätte bedeutet, dass der Marshallplan in Deutschland nicht hätte akzeptiert werden können, denn die Sowjetunion hatte ihn bereits zuvor abgelehnt. Güter für West-Berlin, Frankfurt am Main im Juli 1949. Als militärische Machtdemonstration waren im Juli 1948 drei Groups Landsknechts Langstreckenbomber B-29 der US Air Force nach Europa überführt worden. Eine davon war kurzzeitig auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck in Bayern stationiert, bevor sie zu den beiden anderen nach England verlegt wurde. Schon am 25. Juni 1948 befahl General Clay die Errichtung einer Luftbrücke. Am 26. Juni flog die erste Maschine der US-amerikanischen Luftwaffe zum Flughafen Tempelhof in Berlin und startete damit die Operation Vittles. Die Operation Plain Fair der britischen Luftwaffe folgte zwei Tage später. Die Briten nutzten unter anderem den Flugplatz Gatow und mit Wasserflugzeugen die Havel als Landeplätze. Die Franzosen errichteten für die Luftbrücke den Flughafen Tegel. Durch die Luftbrücke kamen 83 Menschen, darunter 8 Deutsche, durch Abstürze oder Unfälle ums Leben. Ende der Blockade. Da die Luftbrücke die Versorgung West-Berlins dauerhaft garantierte, hob die Sowjetunion die Blockade am 12. Mai 1948 auf Grundlage war Jessop-Malik-Abkommen. US-Kommandant Lucius D. Clay verließ nach gelungener Mission Berlin. Zur Abschiedsfeier sprach Bürgermeister Ernst Reuter, auch der Präsident des Parlamentarischen Rates Konrad Adenauer. Bald darauf der erste westdeutsche Bundeskanzler war angereist. Folgen der Blockade. 50 Jahre, Jahrestag der Beendigung der Blockade Berlins. Dieser wurde bereits gefeiert. Deutsche Sonderbriefmarke von 1999. Das war nämlich die letzte große Feier. Luftbrückendenkmal in Berlin-Tempelhof. Infolge der Blockade wurde in West-Berlin die Bevorratung von Nahrungsmittel, Rohstoffen und anderen lebensnotwendigen Gütern für die Bevölkerung später als Senatsreserve bezeichnet, angeordnet. Die Blockade war ein erster Höhepunkt des Kalten Krieges. Der bereits in der Weimarer Republik angelegte antikommunistische Grundkonsens verfestigte sich im Westen durch diesen Übergriff der Sowjetunion und die solidarische Hilfe der Briten und Amerikaner für Berlin. Die Unterstützung durch die Westmächte sicherten ihnen die Dankbarkeit der Westdeutschen und förderte entschieden einen Übergang in die Wahrnehmung, aus Besatzern wurden für die Westberliner Insulaner und Weltbürger zugleich, populäre Schutzmächte gegenüber der nun endgültig als Bedrohung wahrgenommenen Sowjetunion. Gar herzlich war der Kontakt der politischen Klasse zu den Briten. Zwischen den besiegten Deutschen und den Westalliierten und trug insbesondere zur Verbesserung der deutsch-amerikanischen Beziehung bei. Im Gedenken an die Luftbrücke und ihre Opfer wurde 1951 das Luftbrückendenkmal in Berlin errichtet. Seit 1985 bzw. 1988 stehen auch jeweils eine Kopie am Flughafen Frankfurt am Main und am Heeresflugplatz Celle. Berlin war noch zweimal Schauplatz eines schweren Konfliktes. 1948 stellte Chruschtschow sein Berlin-Ultimatum, in dem er die Umwandlung der Stadt zu einer sogenannten freien Stadt forderte, und 1961 wurde die Berliner Mauer errichtet. Im Schatten dieser Konfrontationen wurden am 4. April 1949 in Washington ein transatlantisches Verteidigungsbündnis, nämlich die NATO, abgeschlossen. Auch die Gründung eines Weststaates der Bundesrepublik Deutschland, die vorerst nur für den Westen Deutschlands handeln konnte, obwohl sie für Gesamtdeutschland Verantwortung trug, stand unter dem Eindruck der Berliner Blockade. Am 23. Mai 1949 wurde dieses Grundgesetz verkündigt, das aber nach Maßgabe der Alliierten für Berlin zunächst nicht gelten sollte. Soweit zur Luftbrücke, zur Berliner Luftbrücke. Da gibt es noch sehr, sehr viel mehr zu sagen. Ich kann sagen, dass ich den Gail Halvorsen, der ein großes Buch geschrieben hat über Rosinenbomber, hier in Tampa, Florida, kennengelernt habe, das große Vergnügen hatte und auch die Ehre, diesem Herrn wie allen anderen auch für ihren großen Einsatz damals zu danken. Und das tun Berliner und Deutsche eigentlich weltweit, immer wenn sie einem Rosinenbomber-Piloten begegnen. Wir hoffen, dass sie noch ein langes Leben haben und uns noch lange an dieses Event erinnern mögen, die Luftbrücke jetzt vor 65 Jahren. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die sich jetzt von Ihnen erst einmal vom Hauptteil der Sendung verabschiedet und Ihnen noch viel Spaß bei der weiteren Sendung wünscht. Lesen können Sie unsere neuen Kino-Informationen, aber hören in diesem Falle nicht, weil unsere Sendung sonst wahrscheinlich zu lang wird. Aber Sie können sich in den letzten Wochen und in den nächsten Wochen wieder auf diese Dinge freuen. Tschüss, ciao, auf Wiederhören und bye-bye, sagt Ihnen Susanne Nielsen und Produzent Bill an der Technik. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Oktoberfest time in Oldsmar, as the 24th annual Upper Tampa Bay Oktoberfest is again at its spacious location with ample free parking at Tampa Bay Downs. 2 weekends of Oktoberfest fun, Friday, Saturday, and Sunday, October 18th, 19th, and 20th, and Friday through Saturday, October 25th and 26th, 2019. They'll be rolling out the barrel and the bratwurst for some great days of authentic German food, drink, music, and fun. Enjoy great Bavarian music by Oktoberfest Express, Europa, and Alex Meixner bands. Authentic German folk dancing by the dance troupe of the German-run Tampa Bay Ballet.